Meine Damen und Herren, das Hörstück von Heiner Goebbels, das Sie heute in einer Ursendung kennenlernen, hat eine Vorgeschichte außerhalb des Radios. Es ist 1987-88 nach Heiner Müllers kurzem Text Mahlstrom Südpol entstanden und war damals in einer gemeinsamen Aktion mit dem österreichischen Bühnenbildner und Performancekünstler Erich Wonder zu hören. Die Kasseler Karlsaue, der Berliner Landwehrkanal und ein Linzer Stahlwerk waren die Orte für eine Aufführungstrilogie, die bei der Documenta 8 in Kassel begann und bei der Ars Electronica 1988 an der Donau endete. Drei nächtliche Hörereignisse unter freiem Himmel, bei denen Erich Wonder das Publikum selbst ins Zentrum einer bewegten Raum- und Lichtinstallation rückte. Was damals über eine quadrophone Lautsprecherinstallation zu hören war, können wir Ihnen nun ungekürzt in einer radiophonen Abmischung von Heiner Goebbels vorstellen, die im vergangenen Jahr entstanden ist. David Bennent ist der Sprecher des Textes von Heiner Müller, dem sich der Hörspielmacher Heiner Goebbels mit musikalischen Mitteln genähert hat. Über seine Arbeit schreibt er: In dem Text Mahlstrom Südpol verarbeitet Heiner Müller Motive aus umständlicher Bericht des Arthur Gordon Pym zu Nantucket von Edgar Allan Poe. Die tatsächlich weitschweifigen Tagebucheintragungen von Poe zur Untermauerung einer vorgeblichen Authentizität dieser fiktiven Erlebnisse eingesetzt, werden hier radikal entschlackt. Müller kommt ausschließlich zur Sache. Was bleibt, sind die letzten Eindrücke in der Anziehungskraft des Südpols. Bei der akustischen Inszenierung dieser knappen Seitetext reizte mich, im Gegensatz zu meinen anderen Hörstücken, nicht die mehr oder weniger kunstvolle Verknüpfung, sondern die Entzerrung von Musik und Sprache im Verhältnis Erlebnis-Beschreibung. Den Sog, von dem Arthur Gordon Pym in den antarktischen Katarakt gezogen wird, fest im Blick, konzentrierte ich mich auf die Arbeit mit einer Stimme, die David Bennens. Es ist der gleiche Sog, der als zentrales Motiv bei Poe in der anderen von Heiner Müller im Titel zitierten Erzählung »Der Sturz in den Mahlstrom, die Fischer in den Strudel der Lofoten« treibt. Soweit der Komponist und Hörspielmacher Heiner Goebbels. Seine Arbeit an dieser Müllerschen Variation Poescher Bilder und Motive ging dem Hörstück »Shadow, Landscape with Argonauts« voraus, in dem Goebbels motivisch verwandte Texte beider Autoren montiert. Dieses neue Stück, das als Hörspiel des Monats Dezember 1991 ausgezeichnet wurde, konnten Sie bereits bei der Ursendung auf S2 Kultur kennenlernen. Was Sie nun hören, war freilich mehr als eine Vorstufe. Mahlstrom Südpol, Hörspiel von Heiner Goebbels, nach einem Text von Heiner Müller, zu einer gemeinsamen Aktion mit Erich Wonder.

Die Insel des großen Blutbades, ihre Bewohner, ihre Sitten, hat es nach Zwecksee mitzuteilen. Die südliche Nebelwand, heute Höhe, verliert die graue Färbung. Das Wasser unheimlich warm, auch sieht es bedeutend milchiger aus. Heftige Oberflächenbewegung in der Nähe des Bootes, begleitet wie gewöhnlich von einem wilden Flackern am oberen Nebelrand. Das Wasser glatt. Ein weißer Staub fällt auf das Boot, auf das Wasser, aschenartig. Keine Asche. Er zeigt seine Zähne. Sie sind schwarz. Der Nebel wird ruhig, das Wasser glatt. Wir fragen nun, warum das Blut bat. Das Wasser so heiß, er zeigt seine Zähne. Sie sind schwarz. Der ein weißes Tier schwimmt vorbei. Das Wasser so heiß, dass die Hand brennt. Der aschenartige Staub fällt ohne Pause. Von einem riesigen Wehr am die Nebelwand nimmt andere Formen an. Ein Katarakt, der schweigend von einem riesigen Wehr am fernen Himmel stürmt. Plötzlich Dunkelheit. Ein weißer Vorhang, der den Horizont verdeckt. Kein Leuchten. Plötzlich Dunkelheit. Gleichzeitig reibt der mit zunehmender Geschwindigkeit auf die Nebelwand zu. Manchmal reißt die Nebelwand und wir blicken in einen Wirbel aus flackernden Bildern wie Fetzen von Fotografien im Feuer. Manchmal reißt die Nebelwand und wir blicken aus flackernden Bildern. Wir blicken in einen Wirbel aus Fotografien im flackernden Bildern wie Fotografien im Feuer. Fotografien im Feuer. Ihre Gegenstände! Ihre Gegenstände! Nicht mehr auszumachen! Lautlos! Lautlose Stürme wehen. Lautlose Stürme wehen aus dem Riss. Aus dem Riss. Aus dem Riss! Aus dem Riss! Über das glühende Wasser zwingen seinen Fluss in ihre Richtung! Richtung große weiße Vögel gegen den Sturm. Ihren Schrei haben wir auf der Insel gehört. Sie selber nicht gesehen, nicht gesehen. We'll be right back.